Zum heiligen Abend hatte der Spieß eine Buttercremetorte organisiert und Krimsekt und Cognac. Und ein Schwein wurde am Spieß gebraten. An einem krüppeligen Weihnachtsbäumchen brannten die Lichter und langsam wurden Weihnachtslieder gesungen. Einzelne haben sich dann mehr oder weniger gekonnt produziert. Und die ganz Unentwegten haben sich im Schulsaal bis in den frühen Morgen in sinnlose Betrunkenheit hineingebechert.